Ich vermute schon. Corinne lässt den Satz verklingen. Galen hebt den Daumen. Na klar können Sie das. Kinder, geht mal zur Seite und stellt euch neben euren Opa. Bei uns heißt er Großpapa, sagt Mary, nicht Opa. Galen grinst. Na dann halt Großpapa, sagt er. Jeder wie er's mag. Corinne setzt sich hinters Lenkrad und stellt den Sitz richtig ein. Billy muss ständig an das Bein denken, das im Kellerloch aus dem trüben Wasser ragt, an den blauen Sneaker. Galen und Pete stellen sich rechts und links an die Ecken des abgeschrägten Hecks. Frank steht in der Mitte. »Und jetzt den Motor anlassen, Ma'am«, ruft Galen, und als sie das macht, lehnen sich die drei Männer nach vorn, nehmen einen sicheren Stand ein und legen die Hände auf den Buick. »Okay, geben Sie etwas Gas. Nicht viel, nur ein bisschen.« Der Motor kommt auf Touren. Großpapa beugt sich zu Billy hinunter. Sein Atem ist so sauer wie immer, aber es ist Großpapas Atem, da ist es Billy egal. »Was genau ist los, Jüngchen?« »Eine tote Frau«, flüstert Billy, und jetzt fließen die Tränen. »Eine tote Frau da oben in dem Loch.« »Ein bisschen mehr«, brüllt der dicke Pete. »Geben Sie Gummi!« Corinne gibt mehr Gas und die Männer schieben. Die Hinterräder drehen erst durch und finden dann Halt. Der Kombi hoppelt auf die Straße. »Yippie, geschafft«, ruft Galen. Billy hat plötzlich den verwirrenden Wunsch, seine Mutter würde einfach wegfahren und sie zurücklassen, damit sie in Sicherheit wäre. Aber sie hält an, zieht die Handbremse und steigt aus, wobei sie den Saum ihres Kleides mit dem Handballen nach unten drückt. »Das ging nur locker vom Hocker«, brüllt Galen, »frisch und munter wieder auf der Straße. Nur, dass wir immer noch ein kleines Problem haben, haben wir doch, Pete, oder?« »Haben wir«, sagt Pete. »Ein Platten an unserem Truck da oben, aber keinen Ersatzreifen. Sind wahrscheinlich auf dem Weg darauf über einen Nagel gefahren.« Er bläst seine stoppligen Wangen auf, die jetzt vor Schweiß glänzen, und macht ein einschlägiges Geräusch. Pfft! Er hat die Tasche abgestellt, damit er schieben konnte, hebt sie jetzt aber wieder auf und öffnet den Reißverschluss. »Ah, echt Pech«, sagt Frank. »Keinen Ersatzreifen, ha?« »So ein Scheiß, oder?« sagt Galen. »Was bringt sie eigentlich hierher?« fragt Corinne. Sie hat den Motor des Buicks laufen lassen, die Tür steht offen. Sie schaut ihren Ehemann an, der sein breites Bankerlächeln aufgesetzt hat, dann ihre beiden Kinder. Ihre Tochter wirkt okay, aber Billy ist kreidebleich im Gesicht. »Wir sind zum Campen da«, sagt Pete. Seine Hand ist in der Tasche verschwunden, die keine Bowlingtasche ist. »Tja«, sagt Frank, »das ist, Er spricht nicht zu Ende. Vielleicht weiß er nicht wie. Und überhaupt scheint keiner zu wissen, wie man das Gespräch wieder in Gang bringen könnte. In den Bäumen zwitschern Vögel, Grillen reiben ihre Beine in dem hohen Unkraut aneinander, das für sie das ganze Universum ist. Die sieben Menschen stehen in einem lockeren Kreis hinter dem im Leerlauf surrenden Buick. Frank und Corinne tauschen einen Blick, der besagt, was geht hier ab? Großpapa weiß es. Männer wie die vor ihnen hat er in Vietnam zur Genüge erlebt, Plünderer und Drückeberger. Einen hat er mal gesehen, der musste sich vor einen Lattenzaun stellen und wurde dann von einem der eigenen Männer erschossen. Das war nach dem Ende der Tet-Offensive, ein Riesenschlamassel, über den die Enkelkinder, für die er viel zu alt ist, wahrscheinlich nie was in ihren Geschichtsbüchern lesen werden.